Das sind die aktuellen Themen für Nienburg und den Landkreis. Keine Podiumsdiskussion in Marklohe, Hoffnung für Oberschule Hemsen und Langdampfer spielt Tabellenführung. Radio Mittelweser, Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Im Studio für Sie Philipp Moritz. Zur Wahl des neuen Bürgermeisters der Samtgemeinde Marklohe wird es keine Podiumsdiskussion geben. Dies hat nun die örtliche FDP-Fraktion mitgeteilt. Grund dafür sei, dass die Vertreter von CDU, SPD, Grünen und Wählergemeinschaft keine von der FDP organisierte Veranstaltung haben wollten. Ein direktes Aufeinandertreffen der beiden Bewerber Fritz Jansen und Dr. Inge Bast-Kämmerer findet somit vor den Wahlen am 6. März nicht statt. Die Oberschule Hemsen soll auslaufen. So hat es der Kreistag des Landkreises Nienburg im Juli 2014 beschlossen. Die Samtgemeinde Hemsen fordert aktuell die Übernahme der Schulträgerschaft. Eine gerichtliche Entscheidung könnte es im April oder Mai geben. Der Schulelternrat betont, die Oberschule Hemsen nicht abzuschreiben. Dazu Ortsratsmitglied des Flecken Steierberg, Jochen Blask. Für dieses Jahr gibt es keine Empfehlungen von Seiten der Schulen für die zukünftige Laufbahn der Kinder. Die Schulen können maximal 10 Wochen vor Beginn der Sommerferien können dort die Anmeldungen vorgenommen werden, bis zu 5 Wochen vor den Sommerferien. Das heißt also, die Eltern aus Hemsen, aus Erichshagen und aus Holdorf haben immer noch die Möglichkeit, ihre Kinder in Hemsen anzumelden. Streicht Hemsen bitte nicht vom Zettel. Hemsen ist noch nicht tot. Die Feuerwehr Nienburg wurde gestern gegen 18 Uhr zu einem Einsatz in der Ferner Landstraße gerufen. Auf Höhe des Bahnhofstunnels war ein brennender PKW nach einem Verkehrsunfall gemeldet. Als die ersten Kräfte vor Ort ankamen, konnte schnell Entwarnung gegeben werden. Der PKW brannte nicht. Das Personal der Feuerwehr streute noch Betriebsstoffe ab und räumte die Unfallstelle. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Das A-Team des Dartklubs Langendamm hat die Tabellenführung in der Niedersachsenliga an Wunsdorf abgegeben. Im Topspiel gab es eine knappe 5:7 Niederlage. Das B-Team kam zu einem 9:3 Heimsieg im Heimspiel gegen das C-Team der Cats aus Minden. 3 Spiele in der ersten Hälfte gingen mit 3:2 an den DCL. In der zweiten Hälfte gewann Langendamm allerdings 5 der 6 Spiele. Nun steht das Nachholspiel in Bad Münder an. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.